Good morning and good morning. Guten Morgen, guten Morgen und guten Morgen. Yesterday I said that I need to talk a little bit more about this. Gestern habe ich gesagt, dass ich noch ein bisschen mehr darüber sprechen werde. So let's do it. Fangen wir an. So the moment Jesus purchased you with his blood and you accepted to be bought. Sobald Jesus dich mit seinem Blut erkauft hat und du akzeptiert hast, gekauft zu werden, theoretisch Jesus could do this. Könnte Jesus Folgendes tun. He could say, I bought you, you're mine, now I will choose what you do. Er könnte sagen, ich habe dich gekauft, du gehörst mir, jetzt entscheide ich, was du tust. He has that right. Dieses Recht hat er. If I buy something, I have the right to choose what to do with it. Wenn ich etwas kaufe, habe ich auch das Recht zu entscheiden, was ich damit mache. Look at the greatness of God. Schau, wie großartig Gott ist. Even though he purchased us, obwohl er uns gekauft hat, he gives us the freedom to live right or not. Gibt er uns die Freiheit, richtig zu leben oder nicht? God could force us to add these attributes to our lives, but he doesn't. Gott könnte uns zwingen, diese Eigenschaften unserem Leben hinzuzufügen, aber das macht er nicht. He says, look, that's what you need to do, otherwise you're blind. Er sagt, schau, das ist es, was du tun musst, sonst bist du blind. But he says, I'm not going to force you. Aber er sagt auch, ich zwinge dich nicht dazu. But look, if you are putting these things on, the Bible calls you to confirm and validate your faith. Wenn du diese Eigenschaften anziehst, fordert die Bibel dich auf, deinen Glauben zu bestätigen und zu beglaubigen. Guys, it's one thing to talk about our faith. Leute, es ist eine Sache, über unseren Glauben zu sprechen. But it's another thing to live. Aber es ist eine andere Sache, ihn zu leben. It is so time that this world sees Christians who love the faith, not only confess their faith. Es ist an der Zeit, dass diese Welt Christen sieht, die ihren Glauben leben und nicht nur bekennen. How many people are put off by Christians because they talk their faith but don't live their faith? Wie viele Menschen werden von Christen abgeschreckt, weil sie zwar über ihren Glauben sprechen, ihn aber nicht leben? God is saying, look, validate it, please. Gott sagt, bestätige ihn, bitte. So once we do that, wenn wir das tun, we will live like we belong to him and not like we belong to ourselves anymore. Leben wir so, als gehörten wir ihm und nicht mehr uns selbst. I also like the phrase that he says he claimed you as his own. Mir gefällt auch der Satz, wo Petrus sagt, er hat dich als sein Eigentum beansprucht. If you win a prize somewhere, wenn du irgendwo einen Preis gewinnst, but you have to go and pick it up, ihn aber erst noch abholen musst, what do you do? Was machst du? Go to a certain place and you show them the ticket and say, look, I got this ticket. I paid for it. It's my price. I claim it. Du gehst zu einem bestimmten Ort, zeigst das los und sagst, schau, ich habe diesen Schein. Ich habe dafür bezahlt. Es ist mein Gewinn. Ich beanspruche ihn. So that's what Jesus did. He's claiming you. Und genau das hat Jesus getan. Er erhebt Anspruch auf dich. But he's just not claiming you. He's claiming you as his own. Aber er beansprucht dich nicht nur, er beansprucht dich als sein Eigentum. Anybody who truly understands this in his heart, wer das wirklich in seinem Herzen versteht and who says, Lord, I really want to apply this, und sagt, Herr, ich möchte das wirklich anwenden, can never, ever complain anymore that he has been spiritually abused. Kann sich nie mehr darüber beschweren, geistlich missbraucht worden zu sein. There are always two sides to spiritual abuse. Geistlicher Missbrauch hat immer zwei Seiten. The person who abuses other people. Die Person, die andere Menschen missbraucht. Well, that person has to answer for that before God one day. Nun, diese Person wird sich eines Tages vor Gott verantworten müssen. But there is another side. Aber es gibt noch eine andere Seite. And the other side is people who have not understood that they belong to Jesus. Die andere Seite sind Menschen, die nicht verstanden haben, dass sie Jesus gehören. Think, if you believe that Jesus saved you so one day you get to heaven, wenn du glaubst, dass Jesus dich gerettet hat, damit du eines Tages in den Himmel kommst, which is only part of the truth, is not the whole truth. Dann ist das nur ein Teil der Wahrheit, aber nicht die ganze Wahrheit. If you limit salvation to that, wenn du deine Errettung nur darauf beschränkst, it is not too hard for others to spiritually abuse you. Ist es für andere nicht allzu schwer, dich geistlich zu missbrauchen? If they are cleverer than you, wenn sie schlauer sind als du, if they understand how to use the Bible in a very clever way, wenn sie es verstehen, die Bibel auf eine sehr clevere Art und Weise zu benutzen, If they come and stand up with great boldness, wenn sie kommen und mit großer Dreistigkeit aufstehen, if they know what to say and when to say, wenn sie wissen, was und wann sie etwas sagen müssen, they can spiritually abuse other people. Können sie andere Menschen geistlich missbrauchen. But now think with me. Doch nun überlege mit mir. What happens, was passiert, if you have a certainty, wenn du die Gewissheit hast, dass Jesus nicht nur für dich gestorben ist, um dich eines Tages in den Himmel zu bringen, but he purchased you to himself. Sondern dass er dich für sich selbst erworben hat and he claimed you. Und dich für sich beansprucht. He says, you are mine, only mine, and forever you will be mine. Er sagt, du bist mein, du gehörst nur mir und wirst für immer mir gehören. How can anybody spiritually abuse you? Wie kann dich dann jemand geistlich missbrauchen? Because the moment they will tell you to do anything that goes against your conscience, you will say no. Denn sobald sie dich auffordern, etwas zu tun, was gegen dein Gewissen verstößt, sagst du nein. The moment people manipulate you, will say, I belong to Jesus. I don't belong to you. Sobald dich jemand manipuliert, sagst du, ich gehöre Jesus. Ich gehöre nicht dir. See, people get spiritually abused because they believe they belong to the pastor. Menschen werden geistlich missbraucht, weil sie glauben, dass sie dem Pastor gehören. It's because they don't believe what Peter says right here. Das liegt daran, dass sie nicht glauben, was Petrus hier sagt. Let me tell you, Jesus claimed you. Jesus hat dich für sich beansprucht. The moment you accepted his blood and his sacrifice, he claimed you. Sobald du sein Blut und sein Opfer angenommen hast, beansprucht er dich für sich selbst. He is the one you follow with all of your heart. He's your priority in life. Er ist derjenige, dem du mit deinem ganzen Herzen folgst. Er ist deine Priorität im Leben. And then I love that Peter brings another beautiful statement. Ich liebe es, dass Petrus eine weitere schöne Aussage macht. If you do these things, wenn ihr diese Dinge tut, now comes the promise. Und jetzt kommt das Versprechen. You will never stumble. Werdet ihr niemals straucheln. Can you imagine there is a promise for you to never stumble again? Stell dir vor, es gibt ein Versprechen, dass du nie wieder stolpern wirst. Never stumble in your Christian life. What a dream! Niemals in deinem christlichen Leben zu stolpern. Was für ein Traum! Reinhard, I don't want to stumble again. I've been stumbling too much. Reinhard, ich will nicht mehr stolpern. Ich bin schon zu oft gestolpert. Well, then simply obey what's written here. Dann befolge einfach, was hier geschrieben steht. Add these virtues to your life. Füge diese Tugenden deinem Leben hinzu. Remember, everything is still connected to adding the things that Peter told you to add to your Christian life. Vergiss nicht, alles hängt immer noch damit zusammen, dass du die Dinge, die Petrus nennt, deinem christlichen Leben hinzufügst. Everything given to you, you add these things. Alles ist dir gegeben worden, du fügst diese Dinge hinzu. What a promise. Was für ein Versprechen. It's the end of you stumbling. Es ist das Ende deines Stolperns. Well, I want to live a firm life. Ich will ein beständiges Leben führen. And I hope so do you. Und ich hoffe, du auch. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.